13. Kapitel. Ein Borstenbuckler für den Fleischfetzenfresser. Sie schlafen immer 50 Schnarcher lang, bevor sie sich aufraffen zum Leberwesen jagen, wenn's Nacht wird, sagte der Guri. Für ein paar Augenblicke machte er Halt, damit Sophiechen sich alles genau ansehen konnte. Riesen schlafen wenig, sagte er, längst nicht so viel wie die menschlichen Leberwesen. Die menschlichen Leberwesen sind ganz verrückt nach Schlafen. Hast du schon gewusst, dass ein menschliches Leberwesen, das 50 Jahre alt ist, 20 Jahre davon im Bett gelegen und geschlafen hat? Ich muss zugeben, das habe ich mir noch nie überlegt, sagte Sophiechen. Dann leg es dir jetzt bitte mal über, sagte der Guri. Stell dir vor, da ist ein menschliches Leberwesen und sagt, es ist 50 Jahre alt und hat 20 Jahre davon im Bett gelegen und geschlafen und nicht einmal gewusst, wo es liegt. Und dabei hat es nicht das Geringste getan, nicht mal gedenkt. Eine komische Vorstellung ist das, sagte Sophiechen. Ja, komisch, sagte der Guri. Was ich sagen wollte, ein menschliches Leberwesen mit 50 ist gar nicht 50, sondern nur 30. Und wie ist das bei mir, fragte Sophiechen. Ich bin 8. Du bist überhaupt nicht 8, sagte der Guri. Leberwesen-Babys und Leberwesen-Kinder schlafen die halbe Zeit, also bist du erst 4. Ich bin aber 8, sagte Sophiechen. Du denkst, du bist 8, sagte der Guri. Aber du hast nur 4 Jahre gelebt mit Augen auf. Du bist erst 4. Und nun lass mich bitte damit in Truhe. So eine grünschnabelige Schnatterbacke wie du darf doch nicht Nervensegel mit einem Weisen kreisen, der 100 und aber 100 Jahre älter ist als du. Wie lange schlafen denn die Riesen? Fragte Sophiechen. Die verplempern nicht so viel Zeit fürs Schnorcheln, sagte der Guri. 2 oder 3 Stunden höchstens. Und wann schläfst du? Fragte Sophiechen. Noch weniger, antwortete der Guri. Ich schlafe im Monat nur ein einziges Mal. Sophiechen linste aus ihrer Westentasche vorsichtig nach draußen und betrachtete neugierig die schlafenden Riesen. So sahen sie noch seltsamer aus als im wachen Zustand. Hingelümmelt auf die gelbe Fläche bedeckte ihre ungeschlachten Leiber ein Feld so groß wie ein Fußballplatz. Die meisten lagen auf dem Rücken, das Maul sperrangelweit aufgerissen und schnarchten wie die Wildschweine. Der Lärm war einfach ohrenbetäubend. Urplötzlich hüpfte der Guri in die Höhe. »Hoppla«, rief er, »da kommt mir eine ganz, ganz obertolle Jux-Idee.« »Was denn für eine?« fragte Sophiechen. »Abwarten«, rief er. »Hab doch ein bisschen Gedudel. Immer mit der Truhe. Pass mal auf, was ich jetzt mache.« Rasch galoppierte er zu seiner Höhle hinüber, während Sophiechen sich an die Oberkante seiner Westentasche klammerte. Er rollte den Eingangsstein auf die Seite und stürmte in die Höhle. Er war ganz aufgeregt und bewegte sich hastig. »Du bleibst schön in meiner Tasche, ja?« sagte er. »Diesen herrlichen Streich machen wir beide zusammen.« Dabei stellte er die Stange mit dem Traumfangnetz in die Ecke, behielt seinen Koffer aber in der Hand, eilte ans andere Ende der Höhle und holte sich das längliche Trompetendings, das er bei sich gehabt hatte, als Sophiechen ihn zum ersten Mal auf der Dorfstraße sah. Den Koffer in der einen, die Trompete in der anderen Hand, fegte er aus der Höhle nach draußen. »Was will er denn bloß?« fragte sich Sophiechen. »Mach einen Giraffenhals und Stielaugen«, sagte der Guri. »Dann kriegst du alles mit, was passiert.« Sobald der Guri in die Nähe an der schlafenden Riesen kam, verlangsamte er seine Schritte. Er begann zu schleichen. Auf Zehenspitzen tastete er sich näher und näher an die scheußlichen Scheusale heran. Die schnarchten noch immer nach Kräften. Abstoßend sahen sie aus, völlig verdreckt und durch böse. Der Guri schlich sich auf leisen Sohlen zwischen ihnen hindurch, vorbei am Klumpenwürger, vorbei am Blutschlucker, am Hackepeter, am Kinderkauer. Aber dann blieb er stehen. Jetzt hatte er den Fleischfetzenfresser erreicht. Er zeigte mit dem Finger auf ihn, neigte den Kopf zu Sophiechen herab und zwinkerte ihr mit den Augen ein heimliches Zeichen zu. Ganz langsam und vorsichtig ließ er sich auf die Knie nieder. Ganz langsam und vorsichtig öffnete er seinen Koffer. Ganz langsam und vorsichtig holte er das Glasgefäß heraus, in dem der schreckliche Borstenbuckler eingesperrt war. In dem Augenblick konnte Sophiechen sich denken, was nun geschehen würde. Auweia, dachte sie, das konnte gefährlich werden. Sie schmiegte sich gleich etwas tiefer in die Tasche hinein, so dass von ihr nur Augen und Stirn zu sehen waren. Sie wollte sofort untertauchen können, falls etwas schiefgehen sollte. Vom Gesicht des Fleischfetzenfressers waren sie nur etwa 3 Meter entfernt. Das Geröchel und Geschnorchel, das er beim Atmen produzierte, war zum Davonlaufen. Alle paar Augenblicke sammelte sich ein Klumpen Spucke zwischen seinen beiden offenstehenden Wulstlippen und der platzte dann auseinander und bekleckerte sein ganzes Gesicht mit schleimigem Schlamm. Ganz langsam und vorsichtig schraubte der Guri das Glasgefäß auf und kippte den ruckenden, zuckenden, glutroten Borstenbuckler in den weiten Trichter seiner langen Trompete. Das dünne Ende der Trompete steckte er sich in den Mund. Jetzt zielte er mit dem Ding genau auf das Gesicht des Fleischfetzenfressers. Schließlich holte er ganz tief Luft, blähte die Backen und pustete mit aller Kraft durch das Rohr. So fichen sei etwas Rotes, das wie der Blitz auf das Gesicht des Riesen zuschoss. Für den Bruchteil einer Sekunde blieb das rote Ding über dem Gesicht stehen, dann war es weg. Vielleicht hatten es die Nasenlöcher des Riesen aufgesaugt, aber alles war so schnell gegangen, dass Sophiechen gar nicht recht mitkam. »Wir machen uns lieber sofort aus dem Staubsauger«, flüsterte der Guri. Und schon zog er sich ungefähr 30 Meter zurück, blieb stehen und ging am Boden in Deckung. Also murmelte er, »abwarten und Teer trinken, mal sehen, was passiert.« Lange mussten sie nicht warten. Ein Schrei, so grauenvoll, wie ihn Sophiechen noch nie gehört hatte, zerriss die Mittagsstille der Riesen. Sie sah, wie der Körper des Fleischfetzenfressers in seiner ganzen gewaltigen Länge von 16,23 Meter vom Boden in die Luft gehoben wurde und dann mit dumpfem Poltern wieder auf die Erde krachte. Dort wälzte und wand und verdrehte sich dieser riesige Leib in rasenden Krämpfen. Dieser Anblick konnte einem schon Angst machen. »Aua«, brüllte der Fleischfetzenfresser. »Aua«, der schläft noch«, flüsterte Guri. »Der grauenhafte, borstenbucklige Todesangstschocker fängt jetzt an zu wirken.« »Geschieht ihm recht«, sagte Sophiechen. Mitleid konnte sie für diesen brutalen Koloss überhaupt nicht empfinden, der immerhin kleine Kinder fraß, als wären sie Würfelzucker. »Hilfe«, schrie der Fleischfetzenfresser und schlug wie wahnsinnig um sich. »Er rennt hinter mir her, gleich hat er mich!« Das um sich schlagen und trampeln und zucken und herumfuchteln wurde von Sekunde zu Sekunde immer wilder und wüster. Es sah einfach umwerfend aus, wie eine so hünenhafte Gestalt von so übermächtigen Krämpfen geschüttelt wurde. »Das Schneiderlein, das Schneiderlein!« stieß der Fleischfetzenfresser gurgelnd hervor. »Das schreckliche Schneiderlein, dieser scheußliche Schuft von Schneider! Jetzt schleicht er sich an, jetzt schlitzt er mich auf! Das Schneiderlein kommt, das Schneiderlein!« Dabei krümmte und ringelte sich der Fleischfetzenfresser am Boden wie eine gepeinigte Schlange von gewaltigen Ausmaßen. »Nein, Schneider, nein!« schrie er flehentlich. »Nicht wehtun, Schneider, bitte nicht wehtun!« winselte er gequält. »Was für ein Schneider meint er denn?« wisperte Sophiechen. »Der Schneider, das ist das einzige menschliche Lebewesen, vor dem alle Riesen Angst haben«, erklärte der Guri. »Alle fürchten sich furchtbar vor dem tapferen Schneiderlein. Das tapfere Schneiderlein, haben Sie gehört, ist ein berühmter Riesenjäger.« »Lass mich«, heulte der Fleischfetzenfresser. »Gnade, Gnade für einen armen kleinen Riesen! Der Streich, jetzt kommt er mit seinem Streich auf mich zu! Weg mit deinem Streich! Liebes, liebes Schneiderlein, ich flehe dich an, komm nicht zu nah mit deinem Streich!« »Wir Riesen«, flüsterte der Guri, »wir wissen nicht viel über dieses fürchterbare menschliche Lebewesen namens Schneiderlein. Wir wissen nur, dass er ein ganz berühmter Riesenjäger ist und etwas hat, das heißt Streich. Und wir wissen, dass er mit diesem Streich einmal 7 Riesen totgehauen hat. 7 auf einen Streich.« An dieser Stelle konnte Sophiechen sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Worüber lachst du?« fragte der Guri misstrauisch. »Erzähl ich dir später«, sagte Sophiechen. Der böse Albtraum hatte den riesigen Kerl nun so gepackt, dass er seinen ganzen gigantischen Körper zu Knoten verrenkte. »Nein, Schneiderlein, tust nicht«, quietschte er schrill. »Ich hab dich doch auch noch nie aufgefressen, Schneiderlein. Ich fress gar keine menschlichen Lebewesen. Ich schwöre, ich hab noch nie in meinem ganzen Riesenleben ein menschliches Lebewesen probiert.« »Lügner«, sagte der Guri. In diesem Augenblick traf der wild um sich schlagende Fleischfetzenfresser mit der Faust den schlafenden Klumpenwürger und mit voller Wucht mitten ins Gesicht. Gleichzeitig klatschte eins von seinen wild strampelnden Beinen dem schnarchenden Hackepeter in den Bauch. Blitzartig wachten die beiden getroffenen Riesen auf und sprangen auf die Füße. »Er hat mir mitten in den Mund gehaut«, beklagt sich der Klumpenwürger. »Und bei mir hat er auf dem Bauch Trampolin geturnt«, schimpfte der Hackepeter. Alle beide stürzen sich nun auf den Fleischfetzenfresser und bearbeiten ihn gründlich mit Fäusten und Füßen. Da war der elende Fleischfetzenfresser aber sofort hellwach. Den einen Albtraum ließ er beim Aufwachen hinter sich und schon erlebte er den nächsten Albtraum. Mit Gebrüll stürzte er sich in die Schlacht und von dem Geschrei und Getöse der Prügelei wurden nacheinander alle schlafenden Riesen geweckt, weil sie einen Tritt oder Schlag abkriegten. Nicht lange und alle neune waren aufgesprungen und beteiligten sich nach Herzenslust an der allergrößten Klopperei, die man sich denken kann. Sie boxten und traten und kratzten und bissen und knufften und bufften einander aus Leibeskräften. Es spritzte das Blut, manche Nase wurde platt und lose Zähne flogen durch die Luft wie Hagelkörner. Die Riesen grunzten und kreischten und fluchten, was das Zeug hielt, und minutenlang erbebte die gelbe Ebene von dem Schlachtengetümmel. De Guri strahlte übers ganze Gesicht vor Vergnügen. »Ich schadenfreue mich so gern, wenn die sich da ordentlich prügeln«, sagte er. »Die bringen sich noch um«, sagte Sophiechen. »Niemals«, erwiderte De Guri, »die Ungetüme mögen sich gern verdreschen und verbimsen. Aber wenn es nachher dunkel wird, hören sie auf und galoppieren los, um sich den Wanst vollzuschlagen.« »Die sind eklig und stinkig und fies«, sagte Sophiechen. »Ich finde sie scheußlich.« Als der Guri zu seiner Höhle heimkehrte, sagte er befriedigt, »mit dem Albtraum haben wir aber etwas Tolles gemacht, oder?« »Etwas Obertolles«, sagte Sophiechen, »hast du prima hingekriegt.«